ist jetzt alles auf Rot. Das Blut kocht hoch, dreh mich nie wieder um. Die Vergangenheit brennt, macht den Ehrgeiz groß, wenn ihr mich unterschätzt. Die Konsequenz ist ein stärkerer Mensch. Könige im Reden, große Pläne sind nichts außer Luft, die den Mond verlässt. Der schönste Palast versinkt nur im Sand, ohne ein solideres Fundament. Und ein Hund, der den Hunger nicht kennt, verpennt sogar Beute direkt vor der Nase. Es liegt die Faulheit zu Hause im Bett, doch echtes Glück draußen auf der Straße. Lass sie schlafen, lass sie warten, lass sie doch alle Träume begraben. Doch wir sind draußen, wir gehen jagen, doch mach sich Platz in unserem Magen. Drück aufs Gas, ich brauch den Fahrtwind, noch mehr Raum, um durchzuatmen. Lieber Gott, gib mir gute Karten und drücke deine Stimme im Kopf, schreit wieder. Jetzt oder niemals. Immer all in, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt oder niemals. Drück alle deine Schwächen und Zweifel beiseite. Jetzt oder niemals. Denn keiner wird den Weg für dich beschreiten. Siehst du nicht mit, dann geh beiseite. Die Kraft, die uns bleibt, brauchen wir ganz alleine. Jetzt oder niemals. Und das ändere ich niemals, es liegt in der Mentalität. Ich bin lieber die Lawine, die die Stadt überrollt, als nur ein Rädchen in eurem System. Mein Herz 463 SAMG. Stein auf der Brust, doch ich spür, wie es schlägt. Mein Antrieb, der Stolz meiner Eltern und ein Halt in den Augen aller Hater, wenn sie mich da oben sehen. Hunger zu Käse, noch lang nicht genug. Und genug nicht das Ziel meines Wegs. Also brenne ich meine Zeilen in die Köpfe, damit sie mich nicht vergessen, auch wenn ich schon nicht mehr lebe. Lass sie schlafen, lass sie warten, lass sie doch alle Träume begraben. Doch wir sind draußen, wir gehen jagen, doch mach sich Platz in unserem Magen. Drück aufs Gas, ich brauch den Fahrtwind, noch mehr Raum, um durchzuatmen. Lieber Gott, gib mir gute Karten und drücke deine Stimme im Kopf, schreit wieder. Jetzt oder niemals. Immer all in, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt oder niemals. Drück alle deine Schwächen und Zweifel beiseite. Jetzt oder niemals. Denn keiner wird den Weg für dich beschreiten. Siehst du nicht mit, dann geh beiseite. Die Kraft, die uns bleibt, brauchen wir ganz alleine. Jetzt oder niemals.